Erste Leute von Benjamin, flieht aus Jerusalem. Blast die Trompete in Tekoa. Macht ein Zeichen über Bet-Kerem. Gefahr kommt aus dem Norden. Es wird große Zerstörung geben. Zweiter, ich werde die schöne Tochter Zion zerstören. Dritter, Hirten kommen mit ihren Herden. Sie bauen ihre Zelte um die Stadt auf. Jeder Hirte lässt seine Tiere grasen. Vierter, bereitet euch auf den Kampf vor. Lasst uns am Mittag angreifen. O weh, der Tag geht zu Ende. Die Schatten werden lang. Fünfter, lasst uns nachts angreifen. Wir werden ihre Paläste zerstören. Sechster, Gott der Herr sagt, fällt ihre Bäume. Baut einen Wall gegen Jerusalem. Diese Stadt muss bestraft werden. Überall ist Gewalt in ihr. Siebter, wie ein Brunnen Wasser frisch hält, so hält die Stadt das Böse frisch. Man hört Gewalt und Unterdrückung. Ich sehe immer Leid und schlechte Behandlung. Achter Jerusalem, lass dich warnen. Sonst wende ich mich von dir ab. Ich mache dich zu einer Wüste. Niemand wird mehr dort wohnen. Neunter, Gott der Herr sagt, man wird Israel genau prüfen. Wie ein Winzer die Reben prüft. Man wird die letzten Menschen suchen. Zehnter, zu wem soll ich sprechen? Wer wird meine Warnung hören? Ihre Ohren sind verschlossen. Sie können nicht zuhören. Gottes Wort ist für sie ein Witz. Sie mögen es nicht. Elfter, ich bin voller Zorn von Gott. Ich kann ihn nicht zurückhalten. Gießt den Zorn aus über die Kinder auf der Straße. Gießt ihn aus über die jungen Männer. Männer und Frauen werden betroffen sein. Alte und sehr alte Menschen auch. Zwölfter, ihre Häuser werden anderen gehören. Auch ihre Felder und Frauen. Ich strecke meine Hand aus gegen die Leute im Land. Das sagt Gott. Dreizehnter, alle wollen nur Geld. Vom Jüngsten bis zum Ältesten. Propheten und Priester lügen. Sie betrügen alle Menschen. Vierzehnter, sie wollen mein Volk schnell heilen. Sie rufen, Frieden. Frieden. Aber es gibt keinen Frieden. Fünfzehnter, sie sollten sich schämen für ihre Taten. Aber sie schämen sich nicht mehr. Sie wissen nicht, was Scham ist. Darum werden sie fallen. Wenn die Strafe kommt, werden sie stolpern. Das sagt Gott. Sechzehnter, Gott sagt, geht zu den Wegen. Schaut und fragt nach den alten Pfaden. Welcher Weg ist gut? Geht diesen Weg. Dann findet ihr Ruhe für eure Seele. Aber sie sagten, wir wollen ihn nicht gehen. Siebzehnter, ich stellte Wächter für euch auf. Sie sollten auf den Trompetenklang achten. Aber sie sagten, wir wollen nicht achten. Achtzehnter, darum hört, ihr Völker. Erkennt, was in ihnen ist. Neunzehnter, höre, Erde, ich bringe Unglück über dieses Volk. Es ist die Folge ihrer Pläne. Sie haben nicht auf meine Worte gehört. Sie haben meine Lehre abgelehnt. Zwanzigster, was soll ich mit Weihrauch aus Saba? Was soll ich mit Zimt aus fernen Ländern? Eure Opfer gefallen mir nicht. Eure Schlachtopfer sind mir nicht lieb. 21. Darum sagt Gott, ich werde diesem Volk Hindernisse in den Weg legen. Väter und Söhne werden darüber stolpern. Ein Nachbar wird mit dem anderen sterben. 22. Gott sagt, ein Volk kommt aus dem Norden. Eine große Nation kommt vom Ende der Erde. 23. Sie tragen Bogen und Speer. Sie sind grausam und haben kein Mitleid. Ihr Lärm ist wie das Meer. Sie reiten auf Pferden. Sie sind bereit für den Kampf gegen dich, Tochter Zion. 24. Wir haben die Nachricht gehört. Unsere Hände sind schwach. Angst hat uns gepackt. Wir zittern wie eine Frau bei der Geburt. 25. Geht nicht nach draußen. Geht nicht auf die Straße. Der Feind hat ein Schwert. Überall ist Schrecken. 26. Mein Volk, zieht Trauerkleider an. Wälzt euch in der Asche. Trauert wie um den einzigen Sohn. Weint sehr bitter. Der Zerstörer wird euch plötzlich angreifen. 27. Ich habe dich als Prüfer für mein Volk eingesetzt. Du sollst ihr Verhalten kennenlernen. Du sollst sie prüfen. 28. Sie sind alle Rebellen. Sie reden schlecht über andere. Sie sind wie Kupfer und Eisen. Sie sind alle Zerstörer. 29. Der Blasebalg blies. Das Blei sollte vom Feuer verzehrt werden. Man schmolz es immer wieder. Aber die schlechten Teile gingen nicht weg. 30. Man nennt sie verworfenes Silber. Denn Gott hat sie abgelehnt.